Die große Macht eines kleinen Stücks Papier. Allein für McDonald's arbeiten ungefähr 200.000 Menschen. Zusammen sorgen sie dafür, dass ihr Unternehmen rund 6 Milliarden US-Dollar im Jahr einnimmt. Das ist unfassbar viel Geld. Und um einen kleinen Teil davon abzubekommen, tun die Mitarbeiter alles, was der Konzern von ihnen verlangt. Aber was genau ist dieses Geld eigentlich, auf das alle Welt so scharf ist? Du wirst es nicht glauben, auch Geld ist nichts anderes als eine ausgedachte Geschichte. Eine der vielen, auf die die Erwachsenen vertrauen. Schau dir bei Gelegenheit doch mal einen Geldschein genauer an, egal aus welchem Land. Was ist das? Richtig, ein bedrucktes Stück Papier. Ein Zettel, mit dem du eigentlich nichts Praktisches anfangen kannst. Jedenfalls kannst du ihn weder essen, noch trinken, noch anziehen. Deshalb werden auch hier Geschichtenerzähler gebraucht. Bei den Geschichten, die ums Geld gesponnen werden, heißen sie Banker und Politiker. Und sie sind noch mächtiger als Anwälte. Sie genießen hohes Ansehen und deshalb kaufen ihnen die Erwachsenen ihre Geschichten auch fast immer ab. Banker und Politiker erzählen Geschichten wie »Dieses kleine Stück Papier ist 10 Bananen wert«. Und solange die Leute ihnen glauben, ist das Papier tatsächlich 10 Bananen wert. Du könntest mit diesem Papierschnipsel in einen Supermarkt gehen, es dem wildfremden Verkäufer in die Hand drücken und würdest dafür 10 Bananen bekommen. Echte Bananen, die du essen kannst. Natürlich könntest du dir mit dem Stück Papier auch andere Dinge kaufen. Kokosnüsse zum Beispiel oder ein Buch. Alles, was du willst. Oder aber du könntest zu McDonald's gehen und dir einen Burger bestellen. Auch das ist etwas, was Schimpansen nicht können. Schimpansen drücken sich zwar ebenfalls gegenseitig Dinge in die Hand, Bananen oder Fleischbrocken zum Beispiel, und manchmal tauschen sie sogar Gefälligkeiten aus. Der eine kratzt dem anderen den Rücken, wird im Gegenzug entlaust und danach machen sie es umgekehrt. Aber wenn ein Schimpanse einem anderen einen Geldschein in die Hand drücken würde, um eine leckere Banane dafür zu bekommen, würde er in ein ziemlich verdutztes Gesicht schauen. Schimpansen glauben nicht an Geld. Und erst recht nicht an Unternehmen. So läuft es also, wenn sich Tausende von wildfremden Menschen gemeinsam hinter einer ausgedachten Geschichte versammeln. Ohne eine Fußballgeschichte würde niemand die Fußballregeln kennen. Klar. Du könntest mit anderen Kindern ein bisschen rumkicken, aber Fußball spielen wäre das nicht. Und ohne die Geld- und Unternehmensgeschichten könntest du auch nicht zu McDonald's gehen und dir einen Burger kaufen.